ein Vierteljahr nach dem Verbrechen, einen furchtbaren Traum. Es war mir, als sähe ich die Hand, die entsetzliche Hand, wie einen Skorpion, wie eine Spinne längs der Vorhänge hinhuschen. Dreimal wachte ich auf, dreimal schlief ich wieder ein, dreimal sah ich dieses entsetzliche Überbleibsel um mein Zimmer herumjagen, indem es die Finger wie Pfoten bewegte. Am nächsten Tag brachte man mir die Hand, die man auf dem Kirchhof, wo Sir John Rowell begraben war, da man seine Familie nicht eruiert hatte, auf seinem Grabe gefunden hatte. Der Zeigefinger fehlte. Das, meine Damen, ist meine Geschichte. Mehr weiß ich nicht. Die Damen waren bleich geworden, zitterten, und eine von ihnen rief: »Aber das ist doch keine Lösung und keine Erklärung. Wir können ja gar nicht schlafen, wenn Sie uns nicht sagen, was Ihrer Ansicht nach passiert ist.« Der Beamte lächelte ernst. »Oh, meine Damen, ich will Sie gewiss nicht um Ihre schönsten Träume bringen. Ich denke ganz einfach, dass der Besitzer dieser Hand gar nicht tot war und dass er einfach gekommen ist, um sie mit der Hand wiederzuholen, die ihm übrig geblieben war. Aber ich weiß nicht, wie er das angestellt hat. Das wird eine Art Vendetta sein.« Eine der Damen flüsterte: »Nein, das kann nicht so gewesen sein.« Und der Untersuchungsrichter schloss immer noch lächelnd: »Ich habe es Ihnen doch gesagt, dass meine Erklärung Ihnen nicht passen würde.« Ende von »Die Hand«, gelesen von Hokuspokus.